Ausgedoren von innen, ausgedoren von außen, von was wir sehen, von was wir tun und anderen. Von die uns nach innen und von innen sehen, von die uns von außen und von außen sehen. Bei uns ist es so, dass einige Veränderungen oder wir das nur einige sehen, sie andere. Wir brauchen eine Besuchung zu überleben, obwohl keine ist eine Bewegung in einem von denen einige oder allen sind. Und die Jahre in der Timeline mehrere Definitionen wie vermisst oder verwirrt. Aus Kulturen, die sprechen, von denen einer oder allen in ihrer Leben. Und die Jahre sagen eine Figur, die Evolution erreicht langsam, mit einer Reinis zyklisieren. Diejenigen, die führen, sind die gleichen, mit Ausnahmen. Und diejenigen, die hinter manchmal sind, mehr besorgt. Musst werden wiederholt, aber mal zum Vergleichen sind alle gleich aus unserer Gesbildigkeit. Diejenigen, die führen, sind das Problem oder sind diejenigen, die hinterkommen. Und die Jahre in der Timeline mehrere Definitionen, die vermisst auf First Bird, aus Kulturen wir sprechen, von denen einer oder allen in ihrer Hilfe. Und die Jahre in der Timeline und Muster wiederholen, diejenigen, die führen, sind das Problem oder sind sie diejenigen, die hinterkommen.